Letztlich ist die Anerkennung auch eine Voraussetzung, um später von einer Steuer für islamische Gläubige profitieren zu können. Die Kritik von deutschen Politikern, die DİTİB werde maßgeblich vom türkischen Staat gesteuert, wies der Vorstand zurück. In Köln kritisiert Oberbürgermeisterin Henriette Reker die mangelnde Gesprächsbereitschaft der DİTİB mit Vertretern der Stadt. So habe die DİTİB weder die Eröffnung der Moschee durch den türkischen Staatspräsidenten Erdogan im Vorfeld rechtzeitig bekannt gegeben und auch die Öffentlichkeit nicht über einen europäischen Islamkongress informiert, an dem auch Vertreter von Organisationen teilgenommen hatten, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.